Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Heute Science Fiction. Liebe Hörerinnen und Hörer, im vorigen Jahr konnte der Kurt-Laßwitz-Preis für das beste Science-Fiction-Hörspiel nicht vergeben werden, weil keine einzige Nominierung vorlag. Für das Produktionsjahr 2008 geben mehrere Einreichungen wieder Hoffnung für die Gattung. Zum Beispiel die Hörspielfassung des Schweizer Rundfunks DRS von Stanislaw Lems Kadett-Pirks-Geschichte Test, die wir Ihnen am 14. Februar vorstellten. Heute Nacht hören Sie eine Einreichung des Westdeutschen Rundfunks zum Kurt-Laßwitz-Preis »Die Flüsterer« von Bodo Traber und Tilman Zenz. Das Stück entstand aus Tatsachenberichten über Menschen, die sich mit faradayschen Helmen vor fremden Gedanken schützen wollen. Und es klingt, als sei es geradewegs dem drogengestellten Gehirn des amerikanischen Science-Fiction-Autors Philip K. Dick abgelauscht. Der Held im Zentrum des Geschehens trägt seinen Namen also nicht von ungefähr. Für Nebenwirkungen dieses Produktes übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung. Die Schuhe bitte auch ausziehen. Bitte einzeln in die Kabinen treten. Transkontinental nach Antarktika City steht nun am Ausgang 124 für Sie bereit. Bitte halten Sie Ihre ID-Tattoos unter den... Bitte legen Sie Ihre komplette Oberbekleidung in den markierten Behälter. Die nächste Dame, bitte. Und durchqueren Sie zügig den Röntgen. Bitte auch das Baby entkleiden. Diese Maßnahmen dienen nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Was ist denn mit dem Baby? Es schläft. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck. Es schläft aber tief bei diesem Lärm. Was hat es? Ist es krank? Hey! Hey! Halt! Sie das Baby hinbleiben! Halt! Sicherheitsdienst! Haltet die Frau auf! Nicht näher kommen! Bleiben Sie in sicherem Abstand! Lassen Sie den gesamten Terminal absperren. Das BDS ist schon auf dem Weg. Aber der Detektor hat nicht angeschlagen. Das Baby trägt keine Bombe bei sich. Das Baby ist die Bombe. Die Flüsterer von Bodo Traber und Tilman Zenz. Regie Petra Feldhoff. Hey, du Langschläfer. Guten Morgen. Morgen. Hast du den Wecker nicht gehört? Ich hab geträumt. Wieder von den Walen? Es war total real. Überall Korallen. Alle Regenbogenfarben und Sonnenstrahlen, die alles illuminiert haben. Klingt sehr schön. Und die Wale. Ganze Schwärme, sie haben gesungen. Ich glaube, es war ein Beatles-Song. Ehrlich, es war Yesterday. Na klar. Nächstes Mal nehme ich dich mit. Nächstes Mal. Aber jetzt muss ich ins Institut. Und du ins Büro, also komm, frühstücken. Trotz der drastisch verschärften Sicherheitsmaßnahmen gehen die Anschläge auf Passagierflugzeuge nicht zurück. Ich glaube, ich nehme das Fahrrad bei dem schönen erst Wetter. Gestern wurde ich habe erst um 11 eine Konferenz mit dem Alten. Ein weiteres gehirnloses Baby auf. Wann wird es offiziell? Schädel mit Flüssigsprengstoff. Was? Philipp! Sie haben mich doch gerade erst zum Abteilungsleiter befördert. Wird noch ein paar Wochen dauern, bis Sie mich offiziell zum Partner machen können. Mein Mann, der Überflieger. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Es muss mein Glücksfaktor sein. Wollen Sie aussteigen? Haben Sie den Alltag satt? Wären Sie gern jemand anders? Brauchen Sie eine zweite Chance? Dann greifen Sie jetzt zu Change. Ein Produkt von Europharma. Die Tonfilm-Technologie 4410 ist das Tag 2. Nanamines. Anästhesie, Knochensäge. Absaugen. Wir müssen noch tiefer schneiden. Wie geht es meinem Mann? Sie müssen jetzt Geduld haben, Frau Albert. Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Mittwoch, 12 Uhr, 12 Uhr, Universität, Abstellraum, Hauptcafeteria, 12 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, Saal, erster Stock, Raum 124, Sonntag, 16 Uhr, 30 Uhr, City Arcade. Nanamines und. Sie hatten großes Glück, Herr Dix. Bis vor ein paar Jahren wäre so eine schwere Schädelhirnverletzung noch inoperabel gewesen. Sie werden allerdings noch einige Wochen Beeinträchtigungen durch die Medikamente spüren. Sie meinen dieses Wattegefühl im Kopf? Ja, das ist leider der Preis dafür, dass wir Sie zurück in Ihr altes Leben entlassen. Wenn Sie trotz der Tabletten Schmerzen haben, bitte rufen Sie mich sofort an. Natürlich, das machen wir. Das Schwierigste wird wohl die Wiedereingewöhnung in Ihren normalen Alltag sein, nach all dieser Zeit. Aber ich freue mich darauf, auf meine Arbeit, meine Freunde. Lassen Sie es langsam angehen, ja? Schritt für Schritt. Sie haben alle Zeit der Welt. Was ist das für ein Highway? Ach, den kennst du gar nicht. Ach, wurde gerade erst fertiggestellt. Überspannt die City in 60 Metern Höhe. Und der Plaglas-Tunnel gilt als unzerstörbar. Daran beißen sich sogar die Weltterroristen die Zähne aus. Waren es wirklich nur 6 Monate, die ich im Koma war? Hauptsache, du bist wieder du selbst. Bist du doch? Ich denke schon. Als du da lagst, all diese Zeit mit diesen Schläuchen in dir. Ich darf gar nicht dran denken, was früher gewesen wäre, als die Implantchirurgie noch nicht so weit war. Ich wäre nie wieder aufgewacht. Hätte ich geträumt? Was machst du? Warum schlägst du auf das Armaturenbrett? Ja, nur so. Glaubst du, das alles ist nicht echt? Soll ich dich mal kneifen? Kannst du ein bisschen langsamer fahren, bitte? Ist dir nicht gut? Nur ein bisschen schwindelig. Ich bin das nicht mehr gewöhnt. Mach dir Augen zu und versuch ganz ruhig zu atmen. Wir sind gleich zu Hause. Irgendwas ist passiert. Meine Träume. Ich habe meine Träume verloren. Ich verstehe dich nicht. Ich hatte Albträume, als ich im Koma war. Da war ein Mann mit einer seltsamen Stimme und viele andere Stimmen, die alle Angst hatten. Das kommt schon wieder in Ordnung. Du wirst sehen. Non homines sunt. Den Satz habe ich immer noch im Ohr. Das ist Latein. Sie sind keine Menschen. Wie kann ich Latein träumen, wenn ich gar kein Latein kann? Es ist mir eine große Freude, unseren fast verlorenen Juniorpartner wieder in unserer ehrwürdigen Kanzlei willkommen zu heißen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, mein lieber Philipp. Nicht nur, weil Sie für Random and Partners so unentbehrlich sind. Wir haben alle um Sie gezittert und gebangt. Danke, das ist... Vielen Dank Ihnen allen für Ihre Briefe, Ihre guten Wünsche und auch dafür, dass Sie meiner Frau die ganze Zeit über so eine Hilfe und Stütze waren. Darauf stoße ich an. Auf dich, Alter. Danke. Aber, weißt du, ich soll eigentlich keinen Alkohol trinken, wegen meiner Medikamente. Ein bisschen Shampoos wird dir doch nicht schaden. Chapeau Clac 124, die beste Sorte, die es gibt. Chapeau Clac 124? Nie gehört. Ist das neu? Und seit wann ist Champagner schwarz? Das ist ein Witz, Paul. Non Kannst du wieder nicht schlafen? Philipp! Was? Stimmt was nicht? Wieso sitzt du hier im Dunkeln um 3:30 morgens und starrst auf einen leeren Bildschirm? Was? Ich hab doch deutlich Stimmen gehört, Ort und Zeitangaben. Philipp, du machst mir Angst. Es tut mir leid, Schatz. Ich muss eingenickt sein und geträumt haben. Ja. Ja. Bestimmt. Komm jetzt. Komm ins Bett. Welches Stockwerk, bitte? 124. Mann, wenn wir heute einen Haken an den Deal machen könnten, das wäre aseptisch. Das wäre was? Na, aseptisch. Exzeptionell. Mega ikonoklastisch. Du meinst, das wäre super. Oh, wo bist du denn gewesen? Phil, entschuldige. Nein, ist schon okay. Ich bin das langsam gewöhnt. Es ist ein bisschen, als wäre ich in einer anderen Welt aufgewacht. Du warst eben lang weg vom Fenster. Ich war so lange? Mein Kerner, ich erinnere mich nicht einmal an dieses Gebäude. Das Singapore Plaza? Aber das gibt's doch schon seit... Ah, ich komme gerade nicht drauf. Mein Arzt sagt, es können Lücken in der Erinnerung auftreten. Ja, in meiner auch. Immerhin bist du in einer Welt aufgewacht, in der dir alles in den Schoß fällt. Seltsam, nicht? Wenn wir heute diesen Deal hinkriegen, dann kann dich keiner mehr stoppen. Hast du die Marktanalyse dabei? Hältst du mich für einen Amateur? 124. Stock. Das stimmt nicht. Herr Kerner, eine Freude, Sie wiederzusehen. Ebenfalls, Mr. Beecroft. Kennen Sie Herrn Dix, unseren Juniorchef? Es ist mir eine Ehre. Wir sind sehr neugierig auf die Prognosen, die Sie für uns erstellt haben. Wollen wir gleich in den Konferenzraum gehen? Dort habe ich auch einige Erfrischungen vorbereiten lassen. Gern. Philipp, alles okay? Fühlen Sie sich nicht wohl? Sie wirken ein bisschen blass. Nein, alles in Ordnung. Bitte fangen Sie schon ohne mich an. Wie Sie wünschen. Wo finde ich? Rechts den Korridor runter, dann links und wieder rechts. Danke. Sicher ist es das Raumklima. Es ist auf Südostasien eingestellt. Wie dumm von mir. Links. Und wieder links. Leider ist unser asiatischer Markt wesentlich komplexer. Unsere Analyse ist präzise. Sehr interessant. Viel Zeit habe ich allerdings nicht mehr, um drauf zu warten. Sagen Sie, Ihr Kollege ist schon ziemlich lange weg. Es wird ihm doch nichts passiert sein. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen. Er hatte vor kurzem einen schweren Fahrradunfall. Oh. Ich sehe lieber mal nach. Sie entschuldigen mich einen Moment? Natürlich. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich bin allein in diesem Gebäude. Entschuldigen Sie, ich suche die Herrentoilette. Ich muss mich verlaufen haben. Ist das der Keller? Wie bin ich denn hierher gekommen aus dem 124. Stock? Was sind das für Maschinen hier überall? Hey, was ist denn? Nicht weglaufen. Philipp, bist du da drin? Philipp? Mann, ey, tu mir das nicht an. Was? Was ist hier los? Warum ist Ihr Gesicht blau und Ihre Zunge ist schwarz? Vorsicht, Ihr Kopf, er ist runtergefallen. Warten Sie, ich helfe Ihnen, ihn wieder aufzusetzen. Montag, 24/7. Hier steckst du. Jetzt hockst du da auf dem Bordstein und starrst Löcher in die Luft. Ich habe hier oben 3 Zähne, die man herausnehmen kann. Hier, siehst du? Hartplastik. Na und? Ja, die hatte ich früher nicht. Und hier, ich kann den Finger in den Wurzelkanal stecken, bis hinauf in meinen Kopf ist. Es fühlt sich metallisch an, wie eine Schnittstelle. Mann, dieser Lastwagen hat dir den halben Kopf weggefahren. Logisch, dass sie dir künstliche Teile eingesetzt haben. Wieso bist du so sauer? Warum warst du auf einmal weg und hast mich mit den Asiern sitzen lassen? Ich habe die Toilette gesucht und nicht mehr zurückgefunden. Du hättest anrufen können. Ja, stimmt. Wie ist es denn gelaufen? Ja, beschissen natürlich. Jetzt haben wir den Kunden an die Konkurrenz verloren. Sag mal, steckst du in so einer Sadomaso-Geschichte drin? Hm? Hab schon mal sowas gehört, 24/7. Was? Ja, deine Domina ruft dich an und du musst tun, was sie verlangt. Egal was und egal wo du bist, soll bis in die höchsten Ebenen gehen. Red kein Quatsch. Aber was hast du denn in der ganzen Zeit gemacht? Das ist ja das Merkwürdige. Ich kann mich nicht erinnern. Die Zeit ist einfach wie weg. Du redest nochmal mit Dr. Eldridge. Gleich morgen früh. Ich rufe sofort an und mache einen Termin. Vielleicht sind Sie einfach ein bisschen zu schnell wieder in Ihren Arbeitsalltag eingestiegen. Hatte ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollten es langsam angehen lassen? Ja, schon, aber... Na, sehen Sie. Ich höre Stimmen, Sie flüstern. Jetzt? Gerade in diesem Moment? Nein, es ist nicht immer, nur wenn... Nur wenn was? Kennen Sie dieses Gefühl... Sie träumen. Sie wissen, dass Sie träumen, aber Sie können trotzdem nicht aufwachen. Herr Dix, Sie haben ein schweres Trauma erlitten. Es wird eine Weile dauern, bis Sie wieder der Alte sind. Aber... Das kommt schon alles wieder in Ordnung. Am besten, Sie nehmen ein paar Pillen mehr. Von welchen? Von welchen Sie wollen. Einen grausigen Fund machte die Putzkolonne im Keller der Singapur Plaza. Offenbar am helllichten Tag wurde der 45-jährige Hausmeister Werner T. auf bestialische Art zu Tode gebracht. Sein Kopf wurde mit einer Drahtschlinge abgetrennt. Der Körper wies vielfache Verstümmelungen und Bisswunden auf. Teile der Leiche sind verschwunden und vermutlich verzehrt worden. Spuren des oder der Täter gibt es nach Angaben der Behörden bisher nicht. Das ganze Büro redet schon davon. Schwein gehabt. Dadurch, dass wir knapp einem Ritualmord entgangen sind, fällt unser Fiasko gestern vielleicht gar nicht mehr auf. Jetzt krieg dich mal wieder ein, kannst auch mal an was anderes denken. Hast du deiner Frau schon von deiner Domina erzählt? Oder ist sie es, Diana? Steht sie auf Leder und Latex? Gerne. Du spielst mit deinem Leben. Ihr Kopf, er ist runtergefallen. Warten Sie, ich helfe Ihnen, ihn wieder aufzusetzen. Was ist denn das? Was ist denn das? Nicht, bitte nicht. Nicht hindern. Ihr dürft nicht hindern. Schneidet das. Steckt euch Nadeln unter die Fingernägel und konzentriert euch auf die Schmerzen. Ihr dürft nicht hindern. Kommt überhaupt nicht in Frage, dass du dich ans Steuer eines Autos setzt. Du hast Bewusstseinsstörungen. Kaum noch. Die Pillen helfen. Darüber diskutiere ich nicht, Philipp. Ja, okay, dann nehme ich ihm das Fahrrad. Du spinnst wohl. Ich fahre dich ins Büro. Ich will das nicht. Ich bin kein Invalide. Also hör auf, mich so zu behandeln. Entschuldige. Ich nehme das Fahrrad. Ich fahre durch den Park. Da kann gar nichts passieren. Okay? Philipp. Ja? Wer ist Tatjana? Ich weiß nicht, was du meinst. Du hast im Schlaf ihren Namen gemurmelt. Mehrere Male. Ich schwöre dir, ich habe noch nie von einer Tatjana gehört. Hallo, na? Super Wetter zum draußen spielen, was? Was ist denn? Kleinkindern auf einem Spielplatz im Stadtteil Westend präsentierte die Polizei Schatz, heute Abend einen mutmaßlichen Täter. Der obdachlose Ramon G., der in Offenbach Zustand in der Nähe des Tatorts aufgegriffen wurde, beharrt jedoch auf seiner Unschuld. Kennen wir uns? Panisch reagierte er, als man ihm eine metallverstärkte Mütze wegnahm, die er offenbar jahrelang getragen hatte. Warten Sie, ich stelle das ab. Zu einer ominösen Gruppe der 124 zu gehören. Wir haben uns die Zeit mit Fernsehen vertrieben. Sie haben hoffentlich nichts dagegen. Wo ist meine Frau? Es ist Donnerstag. Da hat sie abends noch ein Seminar. Sie kommt erst gegen 9. Sie haben ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Habe ich recht, Philipp? Wer sind Sie? Und was machen Sie in meinem Apartment? Bitte erregen Sie sich nicht. Sie machen mir Spaß. Ich möchte wissen, wie Sie reagieren würden, wenn Sie nach Hause kämen und zwei fremde Männer in grünen Uniformen auf Ihrem Sofa sitzen. Ihre Farbwahrnehmung ist ebenfalls gestört. Faszinierend, dass das noch niemand bemerkt hat. Ihre Stimme kommt mir bekannt vor. Ein künstlicher Kehlkopf mit künstlichen Stimmbändern. Der Klang ist gewöhnungsbedürftig, ich weiß. Wer sind Sie? Wir sind der Reparaturdienst. Hier ist nichts defekt. Da irren Sie sich. Vertrauen Sie mir einfach. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, aber wir müssen Sie leider bitten, mit uns zu kommen. Wieso? Bin ich verhaftet oder was? Ihre Aktentasche. Unter dem Zapfhock ist eine Pistole. Blödsinn. Sehen Sie nach. Die muss mir jemand untergeschoben haben. Geben Sie sie mir. Das Magazin ist leer geschossen. Sehen Sie. Ich verstehe das alles nicht. Was ist auf dem Weg zur Arbeit passiert heute Morgen? Nichts. Ich bin mit dem Fahrrad durch den Park gefahren und da waren ein paar Kinder. Ich habe ihnen zugewunken und dann... Und dann? Dann sind plötzlich ihre Bäuche aufgeplatzt und alles hat sich von innen nach außen gekehrt. Au, was machen Sie da? Nichts weiter. Nur ein kleines Sedativ. Was soll das alles? Wo sind wir hier? Im Saal der Träume. Sie können ihm die Handschellen abnehmen. Werden Sie mir jetzt endlich sagen, was Sie von mir wollen? Warum Sie mich gekidnappt haben? Beruhigen Sie sich, Philipp. Darum sind Sie hier. Um zur Ruhe zu kommen und zu vergessen. Um was zu vergessen? Unter anderem, warum Sie hier sind. Sie haben es mir immer noch nicht gesagt. Mein lieber Philipp, Sie sind hier zu Hause. Hier sind Sie, sagen wir, aufgewachsen. Der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Es ist die eines Babys, dessen bester Freund eine weiße Ratte im Labor eines Wissenschaftlers war. Das Baby war erst 11 Monate alt, unbefangen und vor allem ohne Angst. Immer wenn die Ratte zu dem Baby kam, freute es sich und streichelte sie. Aber dann schlug der Wissenschaftler jedes Mal gegen ein Eisenrohr, wenn sich die Ratte näherte und das Baby erschrak und begann zu weinen. Immer wieder schlug er gegen das Rohr, wenn das Baby die Ratte wahrnahm, bis eines Tages die sich nähernde Ratte allein genügte, um das Baby zum Weinen zu bringen. Es hatte gelernt, sie zu fürchten. Und nicht nur das, es hatte eine Furcht vor sämtlichen Dingen entwickelt, die der Ratte auch nur entfernt ähnelten. Kaninchen, Teppichboden, Schnee, Schlagsahne, Wolkenpapier. Sie sprechen von einer assoziativen Konditionierung über den Furchterfeld. Das ist ein alter Hut. Erstaunlich, was Sie alles wissen, nicht wahr? Wie viele Sprachen sprechen Sie? Keine Ahnung. Würden Sie mir glauben, dass Sie 124 verschiedene Sprachen beherrschen und 124 Arten, einen Menschen lautlos zu Tode zu bringen? Ich? Wieso gerade 124? Woher kenne ich diese Zahl? Angst ist eine gewaltige Kraft. Vielleicht die stärkste Emotion, zu der wir fähig sind. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Dafür gibt es auch gar keinen Grund. Ich bin Ihr Freund. Aber jetzt sollten wir wirklich mit der Behandlung anfangen. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. Behandlung? Was für eine... Sie werden schlafen und doch nicht schlafen. Wir stecken Ihnen Mikrostecker in den Kopf und Kanülen in die Arme. Und Sie werden sich verirren und verlieren. Alles, was Sie sind, Ihre gesamte Persönlichkeit. Sie werden hungrig danach sein, die Person zu werden, die wir aus Ihnen machen. Du hattest einen Rückfall und sie mussten dich in ein künstliches Koma versetzen. Sie haben mich nicht zu dir gelassen, aber ich habe dich durch die Scheibe gesehen. Und vor ein paar Tagen konntest du wieder nach Hause. Es war endlich alles wieder in Ordnung. Du hast sogar wieder von deinen Wahlen geträumt. Und du bist sicher, dass ich das war? Wer soll's denn sonst gewesen sein? Ich kann mich nicht erinnern. In welchem Krankenhaus war ich? West End. Mittwoch, da ist jemand in meinem Kopf. Wie bitte? Was soll denn das jetzt heißen? Ich schaff das schon. Lass gut sein, ich leg mich nur mal hin, okay? 22:40 Uhr, 6. November. Was? Alles okay, Schatz. Philipp? Ja, Schatz? Lange halte ich das nicht mehr aus, hörst du? Ich halte das nicht mehr aus. Waldorfschwing, 3. Abteilung, da Abteilung, Kleidung, Oberkleid, 21:40 Uhr. Es fängt wieder an. Es fängt wieder an. Du musst dagegen ankämpfen. Hilf mir. Tatjana. Wo bist du? Ich kann nichts tun, wenn ich nicht weiß, wo du bist. Hilf mir. Unschuld und ließ durch seinen Anwalt ankündigen, seine Verurteilung in der nächsten Instanz anzufechten. Haben Sie schon alles erreicht? Lieben Sie die Herausforderung? Fühlen Sie die Einsamkeit am Gipfel des Erfolgs? Wollen Sie noch mehr? Dann greifen Sie jetzt zu Chase. Hey, haben Sie keine Augen im Kopf? Entschuldigung. Welche Station ist das? Zentrum Süd. Wo wollen Sie denn hin? Hallo, Philipp. Was? Hier sind wir. Wo Sie hinwollen, habe ich gefragt. Gemein, was der Mann gemacht. Die armen Kinder totschießen. Hören Sie das auch? Was soll ich hören? Die beiden Mädchen da im Werbefernsehen, die haben mit mir gesprochen. Gerade eben. Was haben Sie denn geschluckt? Ah, mein lieber Philipp, da sind Sie ja. Ich darf Ihnen unseren Juniorpartner vorstellen, Philipp Dix. Philipp, das ist Herr Eppelmann, der Vorstandschef der Europharma. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Herr Dix. Was? Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Warum starren Sie mich so an? Verzeihung. Philipp ist der genialste Investmentexperte dieses Planeten. Er irrt sich nie. Sie übertreiben. Keineswegs, mein Junge. Er kann die Zukunft voraussehen. Sie werden es selbst erleben. Ich bin wirklich sehr gespannt. Kennst du den, der da in die Limousine steigt? Eppelmann? Ganz großes Tier. Selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Bisschen dubiose Vergangenheit. Was heißt das? Gerüchte. Irgendwas über Menschenversuche in der dritten Welt. Seit 20 Jahren versucht die liberale Presse, ihn zu diskreditieren, aber die Regierung stützt ihn. 21:40 Uhr. Was ist? Kopfschmerzen. Hier, nimm Painkiller. Unter die Zunge, die wirken sofort. Danke. Wieder okay? Ja, danke. Was ist World of Shopping? Kommst du jetzt darauf? Ich soll was für Diana besorgen. Neues Lederoutfit, hä? Dort, hinter der Großbaustelle. Den neuen 800er Wolkenkratzer da am Horizont. Die standen doch gestern noch nicht da. Was? Ach, das ist der Painkiller. Momentane Konfusion bei Wechselwirkung mit anderen Drogen. Ja, das haben sie noch nicht im Griff. Ich habe eine andere Theorie. Was, wenn ich immer noch im Koma liege und das ist alles nur ein Albtraum? Willkommen in der World of Shopping, dem größten Einkaufsparadies Europa. Wie kann ich Ihnen helfen? Abenteuer. Ich möchte mich nur ein bisschen umsehen. Sie suchen ein Geschenk. Für Ihre Frau oder Freundin? Ein Geschenk, ja, genau. Entschuldigen Sie die seltsame Frage. Ist hier heute irgendwas Ungewöhnliches passiert? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Vorsicht! Hey, Sie, sind Sie verrückt? Rennt er Sie einfach um? Ist Ihnen was passiert? Alles okay. Woher kam der Mann? Von da hinten, aber da liegt doch jemand. Rufen Sie die Polizei. Melden Sie einen Ritualmord. Was willst du? Wer bist du? Oh. Oh. Spuck's aus! Ich wusste es. Dieser Mord. Ich habe Ort und Zeit gekannt. Welcher Mord? Was redest du für ein Mist? Ich bin dir gefolgt, weil ich wissen wollte... Moment mal. Ich kann dich hören. Du bist einer von uns, ja? Von uns, ja. Easy, okay? Ich tu dir nichts. Was heißt das? Einer von euch. Aber ich kenne dich nicht. Woher kommst du? Ich kann dich auch hören. In meinem Kopf. Los. Komm mit. Hier können wir nicht bleiben. Wird's bald. Hey, schon gut, ja? Schon gut. Nimm die Waffe runter. Also, was willst du? Wer bist du? Philipp. Philipp Dix. Er ist einer von uns. Ich kenne euch. Du bist... Tatjana aus Srebrenica. Tatjana! Woher kennst du uns? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Seltsamer Zufall, dass er plötzlich vom Himmel fällt, hä? Und ich glaube nicht an Zufälle. Ich wusste Ort und Zeit. World of Shopping. Du hast recht, Rudolf. Wir konnten es nicht verhindern. Ich habe... Du hast einen Mann getötet, dort in diesem Shoppingcenter. Ich war dabei. Die Opfer sind beliebig. Wir können nichts dafür. Sie zwingen uns dazu. Sie sind in unserem Kopf. Das weiß er doch alles. Er spielt uns was vor. Ihr seid Telepathen. Wir alle. Du doch auch. Wir sind die 124. Wir leben hier unten in den alten U-Bahn-Tunneln und in nicht kartografierten Bereichen zwischen den Highway-Zubringern. Wir sind schon eine ganze Stadt. Eine versteckte Stadt. Wir verstecken uns vor den Stimmen. Sie sind überall. Und du bist einer ihrer Spitzel. Ein Infiltrant. Das bin ich nicht. Sorry. Aber wir können nichts riskieren. Du rührst ihn nicht an. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Rudolf, ich habe Nein gesagt. Wir fragen Jago, was wir mit ihm machen sollen. Also schön. Wer ist Jago? Du hast jetzt erstmal Sendepause. Wie gefällt dir das Restaurant? Hat mir Marie empfohlen. Sie war vor einem Monat mit ihrem Mann hier. Donnerstag, 16. Oktober. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, klar. Das ist sehr schön hier. Ja. Die beiden kommen jetzt auch nicht mehr so oft raus. Mit dem Kind und so. Du erinnerst dich doch. 21:24. Erinnerst du dich? Ja, wie heißt der Kleine nochmal? Sie heißt Anna. Sie sind sehr glücklich, die beiden. Merkt man richtig, wie fröhlich sie sind. Noch Wein? Nein, danke. Philipp, ich sagte nein, danke. Entschuldigung. Gleis 21:24. Ich möchte dich etwas fragen. Ja, was denn? Könntest du dir vorstellen, mit mir ein Kind zu haben? Donnerstag, 16. Oktober. Was haben wir heute für einen Tag? Donnerstag. Du, ich hab vergessen, ich hab noch einen Termin. Was? Jetzt? Ich muss los. Philipp! Bitte Vorsicht auf Gleis 8. Tatjana, was machst du hier? Tatjana, erkennst du mich nicht? 21:24. Wach auf, was soll das, verdammt? Versetzt sich der Mann Sie, brauchen Sie Hilfe. Lassen Sie uns in Ruhe. Tatjana, wo ist sie hin? Vorsicht am Gleis 8. Express fährt ein. Tatjana! Nicht! Willkommen in der versteckten Stadt. Sie ist gigantisch. Wie kann das sein? Wir sind durch eine Falltür in einer U-Bahn-Toilette gestiegen und... Nur ein paar Bunker aus Stahlbeton. 124 Meter unter den höchsten Highways. Warum hast du ihn hergebracht? Ich glaube, wir können ihm vertrauen. Er hat mich da rausgeholt. Meinetwegen. Du hast deine Haube nicht getragen. Wie konntest du so leichtsinnig sein? Was für eine Haube? Jemand hat sie mir vom Kopf gerissen. In der U-Bahn. Das heißt, sie haben dich entdeckt. Wir können nur hoffen, dass sie die Stadt noch nicht gefunden haben. Dann werden sie uns endlich in Ruhe lassen. Es wird nicht zu Ende sein. Es ist ein progressiver Prozess, der alles verändert. Die ganze Realität. Was ist das für eine Haube? Eine Art faradäischer Käfig. Er schirmt den Kopf ab, hält die fremden Stimmen draußen. Seine Stimme. Wer ist er? Der Manipulator. Der Mann, der alles kontrolliert. Das ganze Netz. Es umspannt den ganzen Planeten. Mehr wissen wir auch nicht. Ich kenne ihn. Ich bin ihm begegnet. Er nennt sich jetzt Appleman. Hat er dich nicht erkannt? Bestimmt hat er das, aber er glaubt, er hätte mein Gedächtnis gelöscht. Du brauchst auch eine Haube. Unbedingt. Diese Stimmen. Sie zwingen uns zu töten. Und wir sind? Wir sind nur die Renegaten. Wie viele es von unserer Art gibt auf der ganzen Welt. Das können wir nicht einmal schätzen. Jago macht die Hauben. Sie sind konfiguriert auf deine Alpha-Wellen. Wer ist dieser Jago? Er wird dir helfen. Du musst zu Jago. Sie hat recht. Flieg zu ihm. Flieg nach Mali. Nach Mali? Eine Geschäftsreise? So plötzlich? Es muss leider sein. Dann komme ich mit. Ich nehme mir frei und... Nein, du würdest dich nur langweilen. Seoul ist die grässlichste Stadt der Welt. Du willst mich nicht dabei haben. Das ist ein Unsinn. Ich bin morgen früh wieder da, versprochen. Du darfst nicht weg. Bleib bei mir. Komm. Komm, ich hab Lust auf dich. Was? Nicht jetzt? Schatz, bitte, lass mich gehen. Wenn du zurückkommst, werde ich nicht mehr da sein. Ich verlasse dich. Ich muss fliegen, Diana. Ich muss das tun. Ich lass dich nicht weg. Ich lass dich nicht. Ja, bist du verrückt? Leg das Messer weg. Was glaubst du, was du bist? Was wir sind? Hier, siehst du das? Lass das! Siehst du das? Lass das! Diana, lass das! Destination und Abflugzeit bitte. Bamako, Mali, 1.24 Uhr. Halten Sie Ihr ID-Tattoo unter den Scanner. Danke. Geben Sie Gepäck auf. Nur Handgepäck. Dann bitte dort durch den Röntgentunnel. Ich wünsche einen guten Flug. Jago? Sie sind Jago. Was davon übrig ist? Das Bein. Nicht meine einzige Prothese. Diese Katzenaugen. Kleine Wunderwerke der Technik. Leider nur schwarz-weiß. Wie war Ihre Reise? Es ging erstaunlich schnell, als hätte man sich gar nicht fortbewegt. Das ist hier immer so. Ihr Aramäisch ist übrigens ausgezeichnet. Mein was? Sie merken gar nicht, dass wir gerade Aramäisch sprechen, habe ich recht? Das ist doch Unsinn, oder? Oder nicht? Ich habe Ihre Haube fertig. Sie sollten sie immer tragen. Sie wird sie so gut wie möglich vor den Flüsterern schützen. Wer sind diese Flüsterer? Wir werden uns nachher noch Ihre ID-Tattoos annehmen und Ihnen eine neue Retina einsetzen. Auch Ihren genetischen Fingerabdruck kann ich geringfügig verändern. Sie brauchen jetzt eine neue Identität. Ich nehme an, Sie werden in Zukunft auch in der versteckten Stadt leben wollen. Ja, also darüber habe ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht. Nach Hause können Sie ja wohl nicht mehr, nachdem was mit Ihrer Frau passiert ist. Diana. Sie erinnern sich doch daran. Ja, meine Frau, sie hat sich vor meinen Augen von Kopf bis Fuß aufgeschnitten. Sie sich selbst? Ja, sie wollte mir etwas zeigen. Ich weiß nicht mehr, was. Jago? Was sind wir? Sind wir Menschen? Sie sind keine Maschine, wenn Sie das meinen. Man kann ein Bewusstsein kontrollieren, indem man es selbst erschafft. Man kann es kontrollieren, indem man dessen Realität kontrolliert. Und man kann diese kontrollieren, indem man ihre Wahrnehmung kontrolliert. Woher kommen Sie? Ich gehöre schon seit langer Zeit nirgends mehr dazu. Offiziell existiere ich nicht mehr. Selbst Appleman weiß nicht, dass ich noch lebe. Und deshalb lebe ich noch. Ihr Bein, Ihre Augen. Es war eine Falle. Ein geheimes Treffen in einem Schlachthaus. Dann ein Knurren hinter mir. Und als ich mich umsah, wurde ich von zwei Tollwütigen attackiert. Ihre Augen waren nach innen verdreht und ihre Zähne. Ich hatte großes Glück, dass ich zufällig ein Fleischerbeil zu fassen bekam. Das war er? Er ist der Kopf der ganzen Organisation. Erst wenn jemand diesen Kopf abschlägt, wird es zu Ende sein. Aber... Ja, aber? Er weiß, dass Sie ihm auf der Spur sind. Woher weiß ich, dass Sie die Wahrheit sagen? Gar nicht. Natürlich. Was sollte das denn auch sein? Die Wahrheit. Sie haben Ihre Version. Warten Sie ab, wohin sie sie führt. Was wollt ihr? Wer seid ihr? Verdammte Scheiße. Hey. Hä? Was? Du hast geschrien. Wohl geträumt. Ja, ich bin immer noch nicht richtig wach. Hier, nimm zwei von den blauen. Ganz neu auf dem Markt. Europharma? Wirken Wunder. Blaue Wunder. Hey, nicht wieder einschlafen. Wo sind wir? Vom Rückflug von Seoul, wo sonst? Du bist echt noch nicht ganz da, hm? Sind die Pillen, los. Der Beipackzettel. Was ist damit? Da ist eine Warnung aufgedruckt, siehst du? Glauben Sie nichts von dem, was Sie sehen. Trauen Sie niemandem. Jago. Was soll das denn heißen? Philipp, mach die Tür auf! Ja, einen Moment. Ach. Philipp! Warum hast du dich eingeschlossen? Wie siehst du denn aus? Und warum starrst du mich an, als wäre ich ein Geist? Nichts. Schon okay. Ich dachte nur... Ich wäre tot, ja? Ich hätte mich selbst aufgeschnitten, um dir zu zeigen, dass wir künstlich sind? Das hast du geträumt, Philipp. Das hast du alles nur geträumt. Woher weißt du... Und such nicht diese Metallmütze, die du mitgebracht hast. Ich habe sie weggeworfen. Du gehörst zu ihnen. Du bist... Wir wollen dir alle nur helfen, Philipp. Da ist Polizei gekommen. Sie wollen dich sprechen. Kennen Sie eine Tatjana Bergmann? Sagt Ihnen der Name etwas? Warum fragen Sie mich das? Sie ist tot aufgefunden worden. Sehr hässliche Sache. Speichel- und Spermaspuren an ihrem Körper weisen ihren genetischen Fingerabdruck auf, Herr Dix. Es wird Sie jetzt sicher nicht überraschen, wenn ich Sie bitten muss, uns zu begleiten. Halt! Bleiben Sie stehen! Das hat doch keinen Sinn! Ich kann gar nicht dran denken, was früher gewesen wäre, als die Implantchirurgie noch nicht so weit war. Ich werde nie wieder aufgewacht. Vorsicht, Ihr Kopf, er ist... Ja, er ist runtergefallen. Warten Sie, ich helfe Ihnen, ihn wieder aufzusetzen. Angst ist eine gewaltige Kraft. Vielleicht die stärkste Emotion, zu der wir fähig sind. Was dagegen angehen? Was sind wir? Sind wir Menschen? Was haben Sie denn geschrieben? Hallo, na? Super Wetter zum draußen spielen, was? Willkommen im Ritz-Carlton. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Herr Appelmann? Ja, bitte? Oh, ich kenne Sie. Sie sind Herr Dix von Random & Partners, nicht wahr? Warten Sie auf mich? Allerdings. Was kann ich für Sie... Was soll das? Was wollen Sie mit der Waffe? Dieser Mann ist ein Mörder. Er ist an Menschenversuchen beteiligt und kontrolliert Ihre und meine Realität. Dieser Mann hat versucht, mich einer Gehirnwäsche zu unterziehen, um Mordanschläge zu verüben. Er ist der Kopf der Weltterroristen und unterhält geheime Menschenzuchtlabore. Aber das ist unmöglich. Ich hab sie doch... Erschossen? Nein, mich haben sie nicht erschossen. Die Katzenaugen. Sie haben dieselben wie... Ich habe Ihnen eine Zeitung mitgebracht. Brutaler Mord an Pharmachef. Aber der Mann auf dem Foto, das sind nicht Sie. Natürlich nicht. Ich stehe ja hier. Wer ist das? Klaus Appelmann, der Chef der Europharma. Wer sonst? Ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Doch, schon. Sie haben ihm ja eigenhändig 6 Kugeln in den Kopf geschossen, aus nächster Nähe. Aber ich weiß genau, dass... Natürlich. Aus Ihrer Sicht ist das die Realität und diese Zeitung da eine Illusion. Und trotzdem ist diese Zeitung für Millionen von Menschen deren Realität. Und Sie, Philipp, gelten als ein Paranoid-Schizophrener oder ähnliches und... wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Sie sind auch so etwas Ähnliches... Sie sind nicht von dieser Welt. Wer sind diese Männer? meine Assistenten. Sie werden Ihnen dabei helfen, ein neues Leben anzufangen. Ich will kein neues Leben. Ich will mein altes zurück. Philipp, Ihnen muss doch klar sein, dass das niemals real war. Lassen Sie mich Ihnen Folgendes vorschlagen. Eine Insel, Zypern, ein Landhaus im Landesinneren, ruhig, fernab vom Tourismus und jeder Zivilisation. Und da ich es gut mit Ihnen meine, können Sie Ihre Frau mitnehmen. Oder diese andere Frau, Tatjana. Oder beide. Was meinen Sie dazu? Sie haben mich benutzt. Nur eine kleine Injektion. Sie werden schlafen und dann in Ihrem neuen Leben wieder aufwachen. Fangt an. Hört auf! Nein, lasst mich los, verdammt, lasst mich, ihr Schweine! Brüssel. Das oberste Unionsgericht hat heute die Klage der religiösen Gruppierung 124 auf Anerkennung als kirchliche Konfession abgewiesen. Die Gruppe hatte sich um den Gebrauch einer bewusstseinsverändernden Droge gesammelt, der ihre Anhänger berufliche und künstlerische Erfolge zuschrieben. Immer wieder jedoch kam es zu spektakulären Selbstmorden, Amokläufen und Fällen von Kannibalismus, für die die Gruppe jegliche Verantwortung von sich wies. Die Droge sei, was man aus ihr mache, hatte letzte Woche ein Sprecher der Gruppe erklärt, nachdem ein prominenter Chirurg auf dem Marienplatz einen Großteil seiner eigenen Organe entnommen hatte und dann verblutet war. Die Flüsterer von Bodo Traber und Tillmann Sens. Sind Sie noch nicht zufrieden? Wollen Sie mehr vom Leben? Haben Sie noch große Ziele? Glauben Sie, dass mehr in Ihnen steckt? Philipp Dix, Barnaby Metzschuber. Diana, Janina Sacher. Dann greifen Sie jetzt zu Change. Der dritte... Äppelmann, Robert Galinowski. Rufen Sie jetzt an! Kerner, Carlo Lübeck. 1-24-24-7. Tatjana, Helene Kras. 1-24-24-7. Rudolf, Roman Knieschka. Ein Duft von Eurofarm. Der Doktor, Walter Gontermann. Jago, Michele Cucciufo. Und viele andere. Für Nebenwirkungen übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung. Musikauswahl, Frank Dongert. Technische Realisation, Günther Kasper. Regieassistenz Tim Müller. Regie Petra Feldhoff. Für Nebenwirkungen übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Unser nächster Mitternachtskrimi bringt uns wieder auf den Boden nüchterner Tatsachen zurück. Ein Schulmädchen ist ermordet worden. Und die Einwohner des englischen Städtchens sind schnell mit einem Verdacht bei der Hand. Der Rentner Willy ist der Unhold, der die Kinder mit Süßigkeiten und Geld in sein Häuschen lockt. Inspektor Murgatroyd von Scotland Yard hat alle Mühe, den alten Mann vor aufgebrachten Eltern und Nachbarn zu schützen. Auf dem Schulweg von Mary McCabe in einer Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1984. Wieder in der Nacht zum Samstag. Um 0:05 Uhr.